befreien. Die in tiefster Tiefe stehen, werden Kamerad dich sehen, und sie werden hören dein Schreien. Sklaven werden dich befreien. Keine versetzen, reih dich ein mit den Verletzten, wir in allen unseren Schwächen werden Kamerad dich rächen. Keine kann, muss sich zu jenen schlagen, die aus Not schon dafür sorgen, dass es heut heißt und nicht morgen. Keine Oh,